sagst mir, dass ich keine Fürstin sei. Auch du bist nicht auf Spaniens Thron entsprossen. Nein, Bester, stehst du auf bei Hahnenschrei, fährst du aufs Feld und nicht in Staatskarossen. Du spottest mein um meine Niedrigkeit. Doch Armut tut dem Adel nichts zuleid. Du spottest, dass mir Krone fehlt und Wappen, und fährst das Silber nur mit Schuss das Rappen.